اخي اذهب عنا فريد. أيه اخي كيما اذهب فريد. لا ما هو نايف ليس انا بدي لايش انا نحن نحن يا جماعه احنا في عباده شيخ بارك الله فيك اخي شيخ ربيع hat Adnan Arour zurückgewiesen mit einem starken Zurückweisung. فماذا يقول عنه؟ فبالنسبة لعدنان عرور يكفي يعني كتاب الشيخ ربيع وهو انقضاض الشعوب السلفية على أوكار عدنان الخلفية. Also er wurde zurückgewiesen mit dem Buch von Sheikh Rabi. Das Buch heißt انقضاض الشعوب السلفية يعني ما لا يلزم أنك تترجم عنوان الكتاب. Also auf jeden Fall das Buch wurde genannt mit dem Namen, mit dem arabischen brauchst du nicht zu übersetzen. فالحقيقة هؤلاء عندهم تناقض كما قلنا. هؤلاء عندهم تناقض ودعوتهم ليست صافية وليست واضحة وهؤلاء بعيدين عن السلفية كل البعد. Ja, auf jeden Fall, Achi, was sie angeht, so ist ihr Widerspruch klar, offensichtlich. Und dass sie weit weg von der Salafia sind, aber jede Entfernung weit von der Salafia entfernt sind. Und hier gibt es noch eine andere Sache, die zu erwähnen ist. Ja. Was ist Ihr Standpunkt zu dem, wenn man Sie fragt, seid ihr Salafiyun? Die sagen ja, wir schreiben uns den Salaf zu und wir sagen auch, wir sind Salafi. Hum yaqulun nahnu yani nunsibuna. Yantasibuna lil Salaf. In Salafi wa naqul annana Salafiyun, inna Salafiyun. طيب. بالنسبة لمسألة الحكام فطبعا الطعن في الحكام وتكفير الحكام وسب الحكام ليس من منهج السلف والخروج على الحكام ليس من منهج السلف. من هو الذي ذكرت أنه يعني يطعن في الحكام؟ Wer hast du gesagt, يعني spricht gegen die حكام؟ عبد العظيم نعم عبد العظيم. فهذا أيضا ليس من منهج السلف. هذا أيضا ليس من منهج السلف. Das ist auch nicht vom Manhaj der Salaf. Das ist ja, ist nicht vom Manhaj der Salaf. فيجب أن تعرفوا أن هؤلاء بعيدين عن السلفية. فأنا قلت وجهوا لهم النصيحة يعني تلو النصيحة. فإذا رأيتم أنهم لا يعني لا يقبلون النصيحة ولم يقبلوا النصيحة فاتركوهم واجتنبوهم وحذروا منهم. Also ich sage euch nochmal, die sind weit weg von der Salafia und wenn ihr könnt, dann konfrontiert sie mit euren Nasiha. Mit eurem Ratschlag und wenn sie den nicht annehmen, dann meidet sie und warnt von ihnen warnt von ihnen und boykottiert sie. وكما قلنا نحن نهتم ب الكيفية وليس بالكمية. Und wir, wie wir sagen, wir kümmern uns um die Art und Weise und nicht um die Anzahl. Also das heißt um die Qualität, nicht die Quantität. Denn die Wahrheit wird nicht durch die Menge und die Anzahl erkannt. Sondern die Wahrheit wird nur durch die Argumente erkannt. فيهمهم أن يعني يكثر أتباعهم ويهمهم أن يكون المسجد ممتلئا ويهمهم أن يعني يحضر لهم أكبر عدد ممكن. Und bei denen haben wir nun festgestellt, dass ihre Interessen sind, dass die Moschee einfach mit so viel wie möglich Menschen gefüllt ist und dass sie so viel wie möglich Menschen zusammentrommeln können. Und nicht etwa, dass sie die wahre Salafia vertreten. Wieso, fragen wir sie, wieso waren sie denn nicht von der Bid'ah und den Mubtadi'in auch? ist das nicht die Flagge des Islams? Himaya, Himaya des Islam, Schutz. Ach, Schutz. Ist das nicht, ist nicht das der Schutz des Islam? Wenn du von der Bida und der Mubtadi'in warst, der Neuere? Gäbe es nicht das Wissen über Jarh und Ta'dil, das Lob und das Lob und Kritik, Lob und Kritik, so würde die Religion dahin gehen. Laula, كما قال السلف, laula أصحاب المحابر وأصحاب الدفاتر لخطبت الدجاجلة على المنابر. Und die Salaf, die Ulama sagen, wenn laula أصحاب المحابر المحابر و أصحاب الدفاتر يعني wenn nicht die Leute der Tinte wären und die Leute der Hefte oder der Bücher, dann لخطبت الدجاجلة على المنابر, so würden die Dajjals würden von den Kanzeln predigen. Dajjals in Mehrzahl, also die Betrüger und die Täuscher würden von den ich habe schon nachher. Also die Ulama, auch man Salaf. Also die Gelehrten der Salaf pflegten es zu sagen, wenn nicht die Leute der Tinte und der Hefte wären, das heißt die Gelehrten, dann würden die Dajjals in Mehrzahl, das heißt die Betrüger und die Täuscher, würden von den Kanzeln predigen. Und in der Tatsache ist es so, dass im Wissen des Lobs und der Kritik der Schutz des Islams steckt. ونقول أن علم الجرح والتعديل ليس خاص بالرواة فقط. Und wir sagen, dass das Wissen über Jarh und Ta'dil nicht nur sich auf die Überlieferer beschränkt. بل sondern, هو عام. Sondern, في كل من يخطئ وكل من ينحرف حتى السلف إذا أخطأ يرد عليه خطأه. Und wir sagen weiter, das ist nicht nur demnach für diejenigen, sondern auch im Allgemeinen gilt das. Für jeden, sogar für einen Salafi, dass wenn er einen Fehler macht, so wird er auf diesen Fehler angesprochen und zurückgewiesen mit dem Fehler. Denn er ist, wie wir gesagt haben, der Schutz der Religion. Und der Prophet Sallallahu hat über den Jarh und Ta'dil gesagt, er sagt nun, يحمل هذا العلم من كل خلف يعني من كل جيل من كل جيل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني لا يحمل هذا العلم إلا العدول نعم sagt übertragt das Wissen dieser Religion von den Generationen von den Rechtschaffen der Generation. أعيد مرة أخرى. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني العلم هذا لا يحمله إلا العدول. Okay, هذا heißt, معنى الكلام. Übertragt dieses Wissen von den Rechtschaffen, von den Gerechten der Generation. So أخي والله أعلم. ينفون عنه يعني ينفون عن الدين تحريف الغالين. ينفون يعني يردون يستخرجون يحافظون على هذا الدين ويعني ينقون هذا الدين من تحريف الغالين أهل الغلو مثل التكفيريين. Also sie bewahren diese Religion und halten sie sauber oder das Wissen العلم أو الدين. العلم هو الدين. Hey, das Wissen ist die Religion. Das heißt, sie bewahren sie schützen diese Religion und sie halten es sauber, das Wissen. Na? ينفون عنه تحريف الغالين. Mit غالين. أهل الغلو يعني. مثل التكفيرين. Sie schützen es und halten es rein in eine, mit dem mit dem, wie sagen von, man? Nein, auf die Art des, wie sagt man, die Schützen, die Wächter, der übertreibenden Wächter. Sie sind extrem in dem. يعني يحمون الدين من تحريف الغالين هذا معنى يحمون الدين من تحريف الغالين مثل التكفيرين والغالين مثل التكفيرين قلنا. Also sie bewahren die Religion wie die was habe ich gesagt? Wächter. Die Wächter der Übertretenden, der Übertreiber. وانتحال المبطلين. Damit sind die Übertreter sind die Khawarij gemeint. Ja und انتحال المبطلين. المبطلون مثل انتحال المبطلين مثل الذين يعني يلصقون بالدين ما ليس منهم مثل الصوفية انتحال المبطلين الذين يعني يدخلون في الدين أشياء ليست منهم مثل الصوفية مثل انتحال المبطلين أي نعم وانتحال المبطلين يعني أيضا يحمون الدين هؤلاء العدول العدول الذين يحمون الدين من تحريف الغالين ويحمونه كذلك من انتحال المبطلين المبطلين يعني قلنا مثل الصوفية الذين يدخلون في الدين أشياء ليست منهم. Yeah. Und sie schützen die Religion weiter auch. Halten sie frei von den schlechten Dingen. انتحال المبطلين الذين يدخلون في الدين أشياء ليست منهم. Also انتحال المبطلين das sind diejenigen die etwas in die Religion einführen was nicht von ihr ist. وتأويل الجاهلين. Und sie schützen sie auch weiter und halten sie rein von den تأويل das ist die Erläuterung der الجاهلين der Unwissenden. المقصود بذلك الذين يفتون بغير علم. Das beabsichtigte hier ist gemeint, sie schützen die Religion von denjenigen, die Fatawa geben, die Rechtsprüche geben, ohne Wissen. وهذا الآن يعني موجود لا شك. Und das ist in unserer Zeit ohne Zweifel vorhanden. فنحن نقول لهؤلاء. So sagen wir zu denjenigen. فرهاية الريليجيون. يعني هؤلاء الذين يقولون إيش اسمهم؟ Einladung zu nicht Wahrheit Religion. Nein. نحن نقول لهؤلاء نقول لهم يعني اهتموا بالحق ونشر الحق والسنة ولا تهتموا بالكثرة. Wir sagen zu denen, konzentriert euch und beschäftigt euch mit der Wahrheit und dem Schutz der Sunna und nicht etwa, dass ihr das Augenmerk auf die Menge der Leute habt. Und beschäftigt euch oder kümmert euch darum um die Art und Weise und nicht um die Anzahl, also um die Qualität und nicht die Quantität. ولذلك يعني لا نفرح بهؤلاء الذين يدخلون في الإسلام على غير علم. Und deshalb wir erfreuen uns nicht über diejenigen, die in den Islam eintreten, aber ohne Wissen. لأننا نخشى أن هؤلاء ربما يصبحون مستقبلا انتحاريين. Ja, weil wir fürchten darum, dass vielleicht diejenigen, die wir sein werden, die in Zukunft die Attentate wenn die begehen. لماذا؟ لماذا؟ Weswegen? Weswegen sagen wir das? لأن هؤلاء يعني يشوش عليهم ويفهمون الإسلام خطأ. Weil diejenigen يعني es يشوش يعني الشبهات يشوش عليهم. Also das heißt mit es يعني es wird in nein durcheinander. Unklar und durch ein sie bekommen ein Durcheinander. Das heißt, mit den Schubuhat, mit den zweifelhaften Angelegenheiten und dann verstehen sie den Islam falsch. Sie verstehen den Islam falsch. Ja, du hast gesagt, dass ihr sie schon, dass ihr Nasiha gegeben habt, ja? Ja, mehrfach. Und auch die Brüder, sie haben sie schon, sie haben Nasiha gegeben den Brüdern. Ja. Allahumma dihim. Aber weil wir bei den Brüdern nicht keine Stellung haben, nehmen sie diese Nasiha nicht an. Ja. Yani hum yani la ياخذون بنصائحهم لان يعني ليس عندهم ليس ليس لان هؤلاء الاخوه ليس عندهم مرتبه او منزله عندهم نعم عندهم طيب انا اقول ان ان هذا ليس هو السبب يا جود ايساغ داس ايست نيشت دير غروند دافور لانهم وصلتهم نصائح العلماء ومع ذلك ما اخذوا بها denn zu ihnen sind die Antworten der großen Gelehrten schon angekommen und sie haben diese auch nicht akzeptiert. Und ist es so, dass sie auch die Großgelehrten als solche ansehen, die keine Stellung bei denen haben? Und, die Frage war, was müsst ihr machen? Die vier Fragen am Anfang. Ja, die Frage war, wir wollen Ihren Ratschlag und das Urteil über diese Organisation und ob wir sie boykottieren sollen oder nicht. Ja, und dann? Ob wir gegen diese Gruppe oder Organisation warnen sollen, weil wir immer wieder danach gefragt werden, wir jedoch davon Abstand nehmen, bevor wir nicht einen Wissenden danach gefragt haben. Na, und dann? Wie sollen wir mit den Leuten von dieser Organisation umgehen? Also die Vorsitzenden und deren Anhänger, die um diese Angelegenheit Bescheid wissen. Wie sollen wir mit den Leuten umgehen, von der Organisation, also die Vorsitzenden und deren Anhänger, die um diese Angelegenheit Bescheid wissen? مع هؤلاء الرؤوس هذه الجمعية وأتباعهم الذين عرفوا يعني على ما هم عليه أتباعهم الذين عرفوا ما هم عليه الرؤوس رؤوسهم كيف نتعامل مع رؤوسهم ومع أتباعهم أتباعهم الذين يعرفون يعني على ما ما عليه رؤوسهم نعم أقول كما قلنا سبق الجواب على ذلك Wir sagen, wie wir schon gesagt haben, und die Antwort ist schon vorangegangen. Das heißt ja nie. Das letzte. Und letzte, was noch? Nee, das war schon. Die anderen vier Punkte hast du schon beantwortet. Aha, jayid. Alhamdulillah. Ist vielleicht noch irgendeine Spezialfrage aufgetaucht, ist mittlerweile über diese Gruppierung nichts mehr. Achi, das musst du einfach jetzt voll zusammenschnibbeln. Und kannst du das irgendwie... Ich nicht, aber Mustafa. Achi, sag Allah khaira. Und Danny, tut uns leid, Achi, dass da... Kann passieren. Hast du uns da eine schöne Erinnerung? Ja, auf jeden Fall. Allah ist da.